So, die heutige Sendung möchte ich einem Gitarristen und Komponisten widmen, nämlich Matthias Ockert. Ich möchte ein paar ältere Projekte vorstellen, ein paar neuere Projekte. Und zuerst möchte ich erstmal ein bisschen was über Matthias Ockert sagen. Ein bisschen was Biografisches. Matthias Ockert wurde geboren 1970 am Bodenseekreis und er begann seine musikalische Laufbahn, indem er Klarinette und Querflöte gespielt hat. Und zwar bei der Knabenmusik in Meersburg. Er nahm auch Jazzgitarrenunterricht. Gleichzeitig, aber zuerst hat er Architektur studiert an der Technischen Universität in Berlin und parallel auch Kompositions- und Musiktheorieunterricht genommen. Später studierte er dann bei Wolfgang Riem und Sandeep Bhagwati und Hans-Peter Kieburz in Karlsruhe Komposition. Und auch gleichzeitig durch mehrere New York-Aufenthalte hat er Unterricht genommen bei Jazz-Gitarristen wie Attila Zoller, Bill Connors und Steve Kahn. Matthias Ockerts Werk umfasst instrumentale und elektronische Musik, Jazz, Multimedia, Klanginstallationen und Bühnenwerke, wie zum Beispiel seine Oper Die Bibliothek von Babel nach Jorge Luis Borges für die Münchner Biennale oder Xanthopsia für das Ballett des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe. Sein Werk kennzeichnet sich durch die Verwendung von E-Gitarre, interaktiver Elektronik, Integration von Improvisation und dem besonderen Fokus auf die kompositorische Gestaltung des Klangraumes. Matthias Ockerts Werke wurden unter anderem beim Luzernfestival, dem Warschauer Herbst, dem International Computer Music Congress in New Orleans, der Münchner Biennale für Neues Musiktheater, dem Festival Synthèse Bourges, der Fundação Calouste Gulbenkian und dem ZKM Karlsruhe aufgeführt. Er hat mit dem Ensemble Modern gespielt, dem Klangforum Heidelberg, den Dresdner Sinfonikern, dem Ensemble Integral und der Lichtkünstlerin Rosalie. Als Jazzgitarrist ist er mit Konzerten und CD-Produktion in Europa und in den USA tätig. Matthias Ockert wurde neben zahlreichen Stipendien ausgezeichnet, mit dem ersten Preis beim internationalen Kompositionswettbewerb für den Raum der Gläsernen Manufaktur in Dresden mit Die Diaphaneity für großes Ensemble in sieben Gruppen, dem Residence-Preis der International Competition of Electroacoustic Music Bourges, dem Operare-Realisierungspreis der Zeitgenössischen Oper Berlin und dem Walter-Fink-Preis des ZKM Karlsruhe für Tanz, elektronische Musik und Medien. 2012 hat Matthias Ockert das Polytheistic Ensemble gegründet, das zeitgenössische Komposition, Jazz, Elektronik und Videokunst verbindet. 2013 ist seine Porträt-CD Laminar Flow in der Edition Zeitgenössische Musik des Deutschen Musikrates bei dem Label Vergo erschienen. Matthias Ockert war auch 2009 bis 2017 Dozent für Komposition und Multimedia an der HFG in Offenbach. So viel mal biografische Dinge zu Matthias Ockert. Das erste Stück, was ich spielen möchte, ist von der eben erwähnten schon 2013 erschienenen CD Laminar Flow, die bei Vergo erschienen ist. Und ich möchte das Titelstück spielen. Das wurde schon 2010 komponiert, aufgenommen und gemischt 2012 im ZKM Karlsruhe von Holger Stenschke. Das war übrigens ein Kompositionsauftrag der Landeshauptstadt München. Wir hören folgende Musikerinnen und Musiker: Renate Greis-Armin, Flöte; Alain Billard, Bassklarinette; Sébastien Vichard, Klavier; Jagdish Mistry, Violine; Eva Böcker, Cello und natürlich Matthias Ockert an der E-Gitarre. Das Ensemble wurde geleitet von Gérard Bucquet. Laminar Flow. Radio FSK, die Sendung Kling Ding. Mein Name ist Gerd Vierkötter und ich möchte heute den Gitarristen und Komponisten Matthias Ockert vorstellen. Was wir gerade gehört haben, war das Stück Laminar Flow. Das ist auch der Titel der CD, von der ich dieses Stück genommen habe. Und das ist bei Vergo, die CD ist bei Vergo erschienen 2013. Als nächstes möchte ich ein Stück spielen, das 2016 erschienen ist, auch auf einer CD bei dem Label Neuklang Future. Und das Ensemble heißt Polytheistic Ensemble und der Titel der CD ist Signals from the Cool. Das Stück heißt Bait Plus. Und wir hören folgende Musiker: Matthias Ockert natürlich an Gitarre und den Electronics, Thomas Westbrook, Violine, Marie Schmidt, Cello, Hans-Peter Ockert an der Trompete und Flügelhorn, Stefan Schöneck am Bass, Dominik Manik am Schlagzeug und Gäste vom Ensemble Thema. Das wären Yves Camberling an der Flöte, Evgeny Orkin an der Bassklarinette, Olga Zelit-Koffer am Klavier, Christoph Heeg am Altsaxophon, Shin Minami am Marimbaphon und Perkussion. Die ganze CD wurde übrigens im Tonstudio Bauer aufgenommen in Ludwigsburg und zwar 2015. Also wir hören jetzt Bait Plus. Thank you. Radio FSK mit der Sendung Kling Ding. Mein Name ist Gerd Vierkötter und ich stelle heute immer noch den Matthias Ockert vor, Gitarrist und Komponist. Was wir gerade gehört haben, war das Polytheistic Ensemble mit dem Stück Bait Plus und die CD ist 2016 erschienen. Es gibt nicht nur das Polytheistic Ensemble, sondern seit neuestem auch das Polytheistic Trio. Und mit diesem Trio hat Matthias Orkert eine Studio-Live-Session aufgenommen. Und zwar in den Bitonal-Tonstudios in Weingarten. Das liegt bei Karlsruhe. Und man kann dieses Live-Set, das am 2.8.2019 aufgezeichnet wurde, kann man auf YouTube sehen. Wenn man bei YouTube gelbes Rauschen eingibt, dann kommt man zu diesem Video. Die Videoproduktion hat übrigens Dagmar Vinzenz gemacht. Und von dieser Session möchte ich jetzt ein Stück spielen, das heißt Fand oder Fand, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und wir hören folgende Musiker: Felix Schrack am Schlagzeug, Jakob Obleser am Bass und Matthias Ockert an der Gitarre. Thank you. Radio FSK. Die Sendung Klingding immer noch und ich stelle immer noch den Komponisten und Gitarristen Matthias Ockert vor. Was wir gerade gehört haben, war eine etwas kleinere Besetzung, eine Trio-Besetzung mit Jakob Oblese am Bass, Felix Schrack am Schlagzeug und natürlich Matthias Ockert an der Gitarre. Und das Ganze hieß Fund aus dem Jahr 2019, also von letztem Jahr. Und ich sag's nochmal, das Trio heißt Polytheistic Trio. Und das Stück wurde genommen von einer Studio-Session, Live-Session, die auch auf Video mitgeschnitten worden ist, in den Bitonal-Studios in Weingarten von Kurt Eisfeld. Und man kann das Ganze natürlich auf YouTube sehen, indem man da gelbes Rauschen in einem Wort eingibt und dann kommt man zu diesem Bild, zu diesem Video. Als nächstes möchte ich ein Stück, eine ältere Aufnahme, eine ältere Komposition von Matthias Ockert spielen. Und zwar ist es eine Aufnahme aus dem Jahr 2003, die im Studio für elektronische Musik der Musikhochschule Karlsruhe aufgenommen wurde von Rainer Lorenz. Und wir hören jetzt ein Duo und Matthias Ockert hat natürlich die Komposition geschrieben, spielt Gitarre und interaktive Electronics und meine Wenigkeit, Gerd Vierkötter, ich spiele auf dem Stück Schlagzeug. Das Ganze heißt Inbild, Abbild aus dem Jahre 2003. Thank you. Thank you. Radio FSK, heute mit der Sendung Klingding. Mein Name ist Gerd Vierkötter und ich stelle heute den Komponisten und Gitarristen Matthias Ockert vor. Was wir gerade gehört haben, war eine Komposition aus dem Jahre 2013 mit dem Titel Inbild, Abbild und wir hörten die Version 2 davon. Das Ganze wurde im Studio für elektronische Musik der Musikhochschule Karlsruhe aufgenommen, und zwar von Rainer Lorenz. Wir haben jetzt schon eine Menge von Matthias Ockert gehört. Erst zwei große Ensembles mit vielen Musikern und sehr komplexen Aufbauten. Danach eher was Intimes, ein Trio mit Gitarre, Bass und Schlagzeug, gerade eben ein Duo mit interaktiver Elektronik und Schlagzeug und Gitarre natürlich. Jetzt möchte ich noch ein Stück spielen von Matthias Ockert. Das heißt Strombahnen, Haumea Grid von 2017, 2018 für E-Gitarre und Elektronik. Und das Ganze ist erschienen auf der DGEM CD 16. Drop That Beat heißt die, aus dem Jahr 2018. Also Strombahnen von 2018. Thank you. Radio FSK, heute die Sendung Kling Ding mit mir Gerd Vierkötter und ich stelle immer noch den Komponisten und Gitarristen Matthias Ockert vor. Was wir gerade gehört haben, war eine Aufnahme aus dem Jahr 2018 für E-Gitarre und Elektronik. Und ich möchte nochmal von dem vorhin schon gehörten Polytheistic Ensemble was spielen. Das ist eine CD, die ist bei dem Label Neuklang Future erschienen und zwar 2016 und wurde in den Tonstudios, in dem Tonstudio Bauer in Ludwigsburg aufgenommen und zwar 2015. Ich möchte jetzt noch das Stück Ring daraus spielen. Radio FSK, Sendung Kling Ding, mein Name ist Gerd Vierkötter, Radio FSK zu empfangen auf 93,0 MHz Antenne oder auf 101,4 MHz im Kabel oder weltweit als Livestream unter www.fsk-hh.org. Ich stelle heute immer noch den Komponisten und Gitarristen Matthias Ockert vor. Was wir gerade gehört haben, war nochmal von seinem 2012 gegründeten Ensemble Polytheistic Ensemble, das zeitgenössische Kompositionen mit Jazz, Elektronik und Video Kunst verbindet. Wir haben das Stück Ring gehört. Jetzt möchte ich noch mal ein Stück spielen, was wir vorher schon mal gehört haben, und zwar eine Komposition aus dem Jahr 2003, In Bild, Abbild. Und es gibt noch eine zweite Aufnahme, das ist von einem Konzert, das ein bisschen später stattgefunden hat als 2003, das im Kubus im ZKM in Karlsruhe aufgenommen wurde. Der Unterschied hierbei, es ist eine völlig andere Interpretation übrigens von dem Stück, und was noch der Unterschied ist zu der Version, die wir vorhin gehört haben, es ist noch ein Musiker dabei, und zwar der Bruder von Matthias Ockert, der Hans-Peter Ockert, der Trompete spielt. Also jetzt nochmal eine neue Version, eine andere Version der Komposition In Bild, Abbild von Matthias Ockert. Thank you.

Radio FSK, die Sendung Klingding mit Gerd Vierkötter heute am Mikrofon. Und ich stelle immer noch den Musiker, Komponisten und Gitarristen Matthias Ockert vor. Und was wir gerade gehört haben, war eine andere Version, eine zweite Version von Inbild Abbild, einer Komposition aus dem Jahr 2003. Und gerade eben haben wir eine Version gehört mit einem zusätzlichen Musiker, nämlich mit dem Trompeter Hans-Peter Ockert, das ist der Bruder von Matthias Ockert. Und diese Aufnahme wurde etwas später aufgenommen im ZKM, im Kubus vom ZKM. Und ich möchte jetzt nochmal zurückgehen zu einer CD, von der ich vorhin schon zwei Stücke gespielt habe, und zwar zu dem Polytheistic Ensemble. Und die CD heißt Signals from the Cool und ist 2016 bei Neuklang Future erschienen, und ich möchte nochmal das Stück Shift spielen. Thank you. Radio FSK, Klingding, die Sendung Klingding heute. Und ich stelle immer noch den Komponisten und Gitarristen Matthias Ockert vor. Was wir gerade gehört haben, war von seinem Ensemble, Polytheistic Ensemble, von der CD Signals from the Cool, die 2016 bei Neuklang Future erschienen ist. Jetzt möchte ich noch mal ein Stück spielen von einer Veröffentlichung, die 2013 auf Vergo erschienen ist. Und zwar ist die CD Lamina Flow. Und ich möchte daraus noch das Stück Nachglut spielen. Thank you. Radio FSK, Sendung Kling Ding. Heute stelle ich den Komponisten und Gitarristen Matthias Orkert vor. Und was wir gerade eben gehört haben, war das Stück Nachglut von der CD Laminar Flow, erschienen 2013 bei Vergo. Und ich möchte noch ein Stück aus dieser außergewöhnlichen CD spielen. Vielleicht sollte ich nochmal sagen, wann sie aufgenommen worden ist, nämlich 2012 im ZKM von Holger Stenschke. Und das Ganze war ein Kompositionsauftrag der Landeshauptstadt München. Das Ensemble wurde geleitet von Gérard Buquet. Und ich möchte jetzt noch das Stück Continuous Open Flux von dieser CD spielen. So, das war die Sendung Klingding am heutigen 17.01. Und ich möchte mich nochmal bedanken für die Aufmerksamkeit. Heute habe ich den Gitarristen und Komponisten Matthias Ockert vorgestellt, beziehungsweise Kompositionen von ihm. Die nächste Klingding-Sendung wird sein am Freitag, den 21. Februar, wieder von 22 bis 24 Uhr. Bis dahin, tschüss.